بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Gnadenvollen, dem Gnädigen. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer ihm. Und ich bezeuge, dass Allah subhanahu wa ta'ala unser Herr ist und der Herr der Ersten und der Menschen, der ersten Menschen und der letzten Menschen ist. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allmächtigen, dem Allbarmherzigen, derjenige, der seinen Diener Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Menschen als Verkünder froher Botschaft und als Warner geschickt hat. Derjenige, der die Botschaft überbracht hat, ich bezeuge, dass er dieses anvertraute Gut an die Menschen weitergegeben hat und dass er der Gesandte Allahs ist und der Prophet ist, den Jesus a.s. angekündigt hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch mit ihm im Paradies vereinen. Auch wenn unsere Taten nicht an seine Taten gelangen können, so bitten wir Allah azza wa jal, dass er die Worte seines Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der Mensch wird mit demjenigen zusammen sein, den er liebt, in uns verwirklicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben, unseren Ikhlas stärken, unser Leben nach Allah azza wa jal ausrichten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Mangel durch seine Barmherzigkeit vervollkommnen und ergänzen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, was wir gerade tun und was wir in der Zukunft begehen werden. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala für das, wohin er uns geleitet hat. Wenn Allah nicht wäre, wären wir nicht recht geleitet. Wir danken Allah dafür, dass er zu uns einen Menschen entsandt hat, der uns als Vorbild dient. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er zu uns den edelsten und besten aller Menschen entsandt hat und zur besten Gemeinschaft hat zählen lassen. Wir danken Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns ein Buch offenbart hat, an das weder das Falsche von vorne noch von hinten herankommen kann. Ein Buch, das er selbst bewahrt. Ein Buch, das unter uns vorhanden ist, in der Art, in der uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Buch psalmodiert hat. Wir danken Allah für diese Gnade, für diese unbezahlbare Gnade. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns den Erfolg verleiht, diesem Propheten sallallahu alaihi wasallam zu folgen und dass er uns die Tore des Wissens öffnet und uns Verständnis schenkt im Hinblick auf seine eigenen Worte und die Worte seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Geschwister, ich danke Allah azza wa jal in meinem und euren Namen, dass er uns die Barmherzigkeit hat gewährt, uns zusammenzutreffen und Allahs Worten zu gedenken. Wir danken Allah azza wa jal dafür, dass er uns diese Gnade geschenkt hat, dass wir uns zusammen hinsetzen, um seine Religion zu lernen. Das ist wahrlich das beste Geschenk, das man sich vorstellen kann. Denn das Gedenken Allahs ist das größte überhaupt, wie Allah sagte, وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Wir haben, liebe Geschwister, in der Vergangenheit uns häufig beschäftigt, mehrere Male beschäftigt, über die Arten und Weisen, wie wir unseren Herrn subhanahu wa ta'ala durch Gottesdienste anbeten. Und wir haben uns öfter unterhalten über die Art der Reinigung, dann wie wir unseren Herrn anbeten, das Salat verrichten, wie wir die Zakat entrichten, wie wir den Monat Ramadan fasten und auch wie wir die Pilgerfahrt, die Hajj zum Hause Allahs vollziehen. Das sind die sogenannten Ibadat, die auf die vorgeschriebene Art und Weise zu verrichten sind. Und unsere islamische Religion ist eine Religion, die das gesamte Leben umfasst. Unsere Religion ist keine Religion, die sich nur in der Moschee abspielt, sondern unsere Religion zeigt sich in unserem Verhältnis zu Allah, aber auch in unserem Verhältnis zur Schöpfung Allahs. Seien es die Engel oder die Dschinn oder die Menschen oder die Tiere oder die Pflanzen oder alles sogenannte Leblose. In diesem Zusammenhang haben wir in der Vergangenheit für diejenigen von euch, die Unterrichte verfolgt haben, die Ibadat, die Gottesdienste, einmal relativ ausführlich durchgenommen, in einer mittelmäßigen Länge. Also man kann Themen entweder ausführlich, sehr ausführlich behandeln, also lang, oder mittelmäßig oder kurz gefasst. Und die erste Version, die wir gemacht haben bei den Ibadat, war die mittellange Version. Danach haben wir den Ibadat noch einmal durchgemacht nach einer kurzen Version, was wir als Fiqh nach einer Ansicht bezeichnet haben. Und nun möchten wir uns bi'idhnillahi azza wa jal dem zweiten großen, sogar größeren Teil des Fiqh widmen, und zwar dem sogenannten Bereich der Mu'amalat. Und das wird eine ausführliche, also längere Version. Eine mittellange bis sehr lange Version. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft und den Ikhlas dafür geben, um diese Themen nach der klassischen islamischen Lehre durchzugehen und zu lehren. Wie schon gesagt, der erste Teil des Fiqh, die sogenannten Ibadat, bezieht sich auf die Beziehung zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Der zweite Teil des Fiqh beinhaltet beide Aspekte. Sowohl den Aspekt der Beziehung zu Allah, als auch den Aspekt der Beziehung zu deinen Mitmenschen. Und dieses zweite große Kapitel im Fiqh ist, wie gesagt, viel größer als das Thema der Ibadat. Und es ist ein Thema, ich möchte kurz sagen, wovon es überhaupt grundsätzlich handelt, bevor wir uns heute inshallah ta'ala mit der Einführung dieser Thematik beschäftigen. Das Thema der Ibadat, Entschuldigung, das Thema der Mu'amalat, das ist dieses zweite Thema des Fiqh, beinhaltet folgende Themen, die wir inshallah ta'ala nach dieser Reihenfolge durchgehen werden. Einmal das Thema Al-Bay'. Al-Bay' ist das Handelsrecht oder allgemein Kaufgeschäfte. Dann als zweites Al-Riba. Al-Riba sind die Zinsen. Dann Al-Usul wa-Thimar. Dabei geht es um Grundbesitz und Erträge. Dann Salam, das sind Terminkäufe. Dann Qard. Qard sind Darlehensverträge. Rahn sind Pfandverträge. Daman, Bürgschaften, Schuld über dein Hawala Schuld übertragen, Sulh Versöhnung, Hajr Entmündigung, Wakala Vollmacht, Sharika Handelsgesellschaften, dann Al-Musaqah. Mit Al-Musaqah ist alles mit Pflanzen, was mit, gemeint alles, was mit Pflanzen zusammenhängt, wie zum Beispiel das Säen von Pflanzen, das Besorgen von Wasser, das Schneiden und so weiter. Al-Ijara, die Lohnarbeit. Al-Sabaq, Wettkämpfe. Ariyah, Verleihung. Ghasb, das ist die gewaltsame, widerrechtliche Wegnahme von Immobilien oder Mobilien einer anderen Person. Al-Shuf'a, das Vorkaufsrecht. Wadi'a, anvertrautes Gut. Ihya'ul Mawat, die Wiederbelebung unbenutzter Felder. Ju'ala, Belohnung. Luqata, Fundsachen. Und Laqita, Findelkinder. Das ist der Überblick über dieses Thema. Das ist jetzt nur das Handelsrecht gewesen. Das war jetzt nicht das gesamte Thema von Mu'amalat. Es ging jetzt hier um das Handelsrecht. Ansonsten gibt es natürlich noch viele andere weitere Themen. Allerdings sind das die Themen, die wir inshallah im Bereich des Handelsrechts Al-Buyu' durchgehen möchten. Und ihr seht, dass wir hier Bereiche aus dem Leben herausgreifen. Also es gibt wirklich nichts im Leben eines Menschen, das nicht durch den islamischen Fiqh abgedeckt wird. Das gibt es nicht. Und das habt ihr auch jetzt gesehen. Es gibt Dinge, da würde man sagen, das ist doch was Normales, das kenne ich doch. Aber im Islam ist das ein eigenständiges Kapitel und bestimmten Regeln unterworfen. Es gibt dazu Verse aus dem Koran oder Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und es gibt bestimmte Regeln, an die man sich zu halten hat. All dies, liebe Geschwister, warum? Damit du siehst, dass ein Muslim ein gottergebener Mensch ist in jeden Augenblicken seines Lebens. Damit du die Ubudiyya, diese Ubudiyya bedeutet das Dienersein, damit du diese Ubudiyya verwirklichst auf die vollkommene Art und Weise, brauchst du in jeder Situation eine Antwort auf die Frage, O Allah, wie soll ich mich in dieser und jener Situation verhalten? Nicht nur im Bereich der Ibadat, sondern auch im Bereich der Mu'amalat. Und dadurch bist du ein gottergebener Mensch in jeder Situation. Der Handel, Al-Bay', das ist jetzt das größere Unterkapitel von den Mu'amalat, ist eine zwischenmenschliche Beziehung. Und eine zwischenmenschliche Beziehung im Arabischen nennt man Mu'amala. Und Plural ist Mu'amalat. Das kommt von Amila. Amila heißt handeln, tun, machen. Und Mu'amala ist eben diese zwischenmenschliche Handlung oder zwischenmenschliche Beziehung. Gehören immer zwei Personen dazu. Allah subhanahu wa ta'ala hat für den Umgang von Menschen miteinander bestimmte Rahmenbedingungen gesetzt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies sowohl mit seinen Worten als auch mit seinen Taten und auch mit seiner stillschweigende Akzeptanz oder seiner Billigung das uns erläutert und vorgemacht. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem man nicht entweder etwas kauft oder etwas verkauft oder sogar beides. Insofern sollte ein Muslim wissen, was für ihn erlaubt und was für ihn in diesem Zusammenhang verboten ist. Gerade in der heutigen Zeit beobachtet man, dass die Muslime, also wenn ein Muslim religiös wird und sich um seine Religion kümmert, dann ist meistens, und das ist auch richtig so, dann ist meistens seine Konzentration auf den Bereich der Ibadat. Weil er sagt ja, La ilaha illallah. La ilaha illallah bedeutet, es gibt keinen Ilah außer Allah. Und Allah, oder Ilah ist ja derjenige, der angebetet wird. Also ist natürlich der Aspekt der Ibadah der erste und wichtigste Aspekt. Aber damit hört es nicht auf im Umgang oder in der Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dafür gibt es natürlich zahlreiche Hadithe, die dies belegen. Aber wir beobachten, dass auch diejenigen Studenten, die Scharia-Studenten, damit meine ich jetzt jeden, der seine Religion auch aktiv lernt, erlernt, dass er sich natürlich beschäftigt mit dem Thema der Tahara und des Salah, aber dann hört es auch schon sehr, sehr oft auf. Weil das Thema des Salah ist vielleicht ein sehr großes Thema und sehr wichtiges Thema. Dann passiert es, dass er aus diesem Thema gar nicht mehr herauskommt. Er beschäftigt sich dann Zeit seines Lebens vielleicht nur noch mit dem Thema des Salah und welche Salah-Arten es gibt und wie man es verrichtet, wie man es alleine verrichtet, wie man es in der Gemeinschaft verrichtet. Aber die Religion besteht nicht nur aus dem Salah, sondern die Religion besteht aus allen Aspekten der Religion. Und wenn er sich vorarbeitet, kommt er vielleicht noch in das Thema des Zakat rein, kennt sich mit ein paar Themen davon aus und das Siyam. Und wenn er was Besonderes, dann kommt er vielleicht noch in den Bereich der Hajj rein und lernt, wie man die Hajj und Umrah vollzieht. Aber den Bereich der Mu'amalat, den haben viele noch gar nicht einmal gehört. Und natürlich kommt es auch natürlich dazu, dass das Thema der Mu'amalat ein Thema ist, liebe Geschwister, das sehr schnell Langeweile und Ungeduld hervorruft. Und deswegen möchte ich mich und euch daran erinnern und mich und euch dazu ermutigen, Geduld zu haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala darum zu bitten, dass er uns diese Geduld verleiht und uns die Süße dieses Wissens schmecken lässt. Auf dass wir bi'idhnillahi azza wa jalla das Gefühl haben, wir beten unseren Herrn an, indem wir lernen, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und dieses Thema unterscheidet sich, oder das Thema der Mu'amalat unterscheidet sich wesentlich vom Thema der Ibadat, praktisch gesehen darin, dass es im Thema Ibadah sehr viele Nusus gibt, sehr viele Nass gibt. Aber im Thema der Mu'amalat haben wir das viel, viel weniger. Und das macht die Materie ein bisschen trocken. Und es kommt auch zu vielen verschiedenen Aussagen und Ansichten, denen wir inshallah ta'ala gewachsen sind, wenn wir die richtige Art und Weise des Lernens verfolgen, wie die Gelehrten rahimahumullah ta'ala uns das vorgemacht haben. Das Thema der Mu'amalat ist sehr interessant, weil gerade daran kannst du erkennen, wie bewandert ein Faqih im Fiqh ist. Denn wie gesagt, das Thema der Ibadat ist sehr, sehr oft einfach zu erläutern oder einfach abgehakt, weil es dazu viele Textbeweise gibt. Es gibt sehr viele Hadithe. Beim Thema der Mu'amalat ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es weniger Ayat oder Hadithe darüber, über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Das heißt, da ist auch sehr viel Denkvermögen verlangt, sehr viel Intelligenz verlangt, sehr viel logisches Denken verlangt. Und deswegen erkennt man, wie gesagt, daran, wie gut sich jemand im islamischen Fiqh auskennt. Das Handelsrecht oder Al-Buyu' oder die Mu'amalat allgemein sind ein Beweis von vielen Beweisen für die Vollkommenheit der islamischen Scharia. Weil wenn wir von islamischer Scharia sprechen, dann meinen wir damit nicht nur die Ibadat und nicht nur die Mu'amalat, sondern eben alles. Auch wie wir beten ist Scharia. Auch wie wir mit unseren Eltern umgehen ist Scharia. Auch wie wir mit unseren Nachbarn umgehen ist Scharia. Auch wie wir mit andersgläubigen Menschen umgehen ist Scharia. Alles ist Scharia. Warum? Weil das Wort Scharia heißt Gesetz. Kommt von Schara. Schara heißt etwas gesetzlich machen. Scharia ist das, was gesetzlich gemacht worden ist. Also das Gesetz. Okay. Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, es könnte der eine oder der andere sagen, diese vielen Regeln und diese vielen Gebote und Verbote außerhalb der Ibadat, also im Mu'amalat-Bereich, schränkt den Menschen doch in seinem Leben ein. Die Vielfalt der islamischen Gebote erweckt also beim einen oder anderen das Gefühl, dass er eingeengt wird und dass er zu etwas gezwungen wird, in der er eigentlich doch machen könnte, was er will. Und in Wirklichkeit sind diese Gebote und Verbote Allahs subhanahu wa ta'ala eine Barmherzigkeit Gottes. Denn dadurch kann er sich vor seinem Herrn noch mehr beweisen und noch mehr seine Zufriedenheit erlangen. In der Realität gibt es immer Gesetze, an die wir uns halten müssen. Es gibt immer Gesetze, an die wir uns halten müssen. Also wenn dir jemand sagt, warum schränkt dich deine Religion hier und da ein, dann sagst du zu ihm, auch du bist in dem Land, in dem du lebst, bestimmten Gesetzen zwanghaft unterworfen. So stellt sich nur noch die Frage, was ist besser, dass man sich menschengemachten Gesetzen unterwirft oder den Gesetzen Gottes, des Allbarmherzigen, der am besten weiß, was für uns gut und was für uns schlecht ist. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Hakim, der Weise. Und da er subhanahu wa ta'ala Al-Hakim ist, sind auch automatisch alle seine Aussagen, alle die von ihm auf uns offenbarten Gesetze, weise und haben einen vollkommenen Charakter. Und somit kann man seine islamische Religion zu jedem Ort und zu jeder Zeit umsetzen. Das Thema Al-Bay', die Kaufgeschäfte, möchten uns heute mit einer Einführung dazu beschäftigen. Erst einmal, was ist die sprachliche Bedeutung von Bay'? Bay', liebe Geschwister, kommt vom arabischen Verb Ba'a. Und Ba'a bedeutet verkaufen. Und Ibta'a bedeutet kaufen. Noch einmal, Ba'a bedeutet verkaufen. Und Ibta'a bedeutet einkaufen. Eine heißt verkaufen, das zweite heißt einkaufen. Und Bay' ist das Substantiv dieses Verbes Ba'a und kann man verschiedenartig übersetzen, unter anderem mit Verkauf, Al-Bay' ist der Verkauf oder das Kaufgeschäft oder der Tauschhandel Und wir verstehen darunter sprachlich ein Tauschgeschäft, das aus einem Käufer und einem Verkäufer besteht. Und bei diesem Bay' werden Wertsachen ausgetauscht, sodass der jeweilige Eigentümer gewechselt wird. Das ist, was wir normalerweise sprachlich unter dem Begriff Bay' verstehen. Gesetzlich gesehen müssen wir uns dieses natürlich ein bisschen genauer anschauen. Die Ulama, rahimahumullah, haben unterschiedliche Definitionen zu diesem Thema, zu dem Begriff von Bay', das sich von Rechtsschule nach Rechtsschule unterscheidet. Wir haben eine Definition, das ist die Definition, die ich jetzt sage, ist die von den Hanabila unter anderem, also von Imam al-Hajjawi, rahimahullah. Er sagte, Bay' bedeutet, oder Bay' ist, der dauerhafte Austausch von Mal, wenn auch als Dhimma, oder von erlaubtem Nutzen, wobei Riba-Verträge und Qard-Verträge ausgenommen sind. Ich sage es noch einmal und erkläre es ein bisschen. Also noch einmal, er sagte, was bedeutet Bay', was bedeutet eigentlich ein Kaufgeschäft? Aber wir benutzen jetzt ab jetzt inshallah die arabischen Begriffe, bi'idhnillahi azza wa jal. Und die Geschwister, also die die Sachen lernen wollen, die können das am besten aufschreiben, mitschreiben oder im Nachhinein, oder sich jetzt konzentrieren auf das, was gemeint ist, und im Nachhinein noch einmal die Aufzeichnung anhören und dann sich entsprechende Notizen machen. Der dauerhafte Austausch von Mal. Was bedeutet denn überhaupt Mal? Mal, wie wir gleich sehen werden, ist im Islam alles Wertvolle. Mal, der Plural Amwal, mein Mal ist mein Vermögen. Da gehört alles dazu. Mein Geld, meine Autos, sowohl also Zahlungsmittel als auch wertvolle Gegenstände und so weiter. Alles islamisch gesehen wertvoll. Bay' ist also der dauerhafte Austausch von Mal. Dann sagt er, wenn auch als Dhimma. Dhimma bedeutet Zahlungsverpflichtung. Also wenn ich einen Vertrag eingehe, dann kann es sein, dass ich dir mein Auto verkaufe und dass ich das Geld für dieses Auto bekomme. Es kann aber auch sein, dass du Schulden machst bei mir und diese Zahlungsverpflichtung eingehst. Dann habe ich kein Geld bekommen, aber es hat trotzdem ein Bay' stattgefunden, auch wenn ich das Geld später bekomme. Deswegen dieser eingeschobene Satz, der dauerhafte Austausch von Mal, wenn auch als Dhimma. Weil dann ist es ja kein Austausch von Mal wirklich, sondern es ist ja zum Beispiel ein Gegenstand gegen eine Zahlungsverpflichtung und der Mal kommt erst später. Dann sagt er, oder von erlaubtem Nutzen. Oder von erlaubtem Nutzen. Das ist eine spezifische Definition von dem Imam. Was bedeutet das? Der Austausch von Mal mit erlaubtem Nutzen. Ja, wenn ich dir mein Auto gebe und dieses Auto hat zwei Aspekte. Aspekt Nummer 1 ist der Gegenstand an sich. Aspekt Nummer 2 ist der Nutzen, den ich von diesem Auto habe, nämlich das Fahren. Also einmal der Gegenstand, weil ich muss ja ein Auto nicht fahren. Ich kann ein Auto einfach so kaufen, um es auszustellen. Aber ich kann auch ein Auto haben, um es zu fahren. Also habe ich zwei Aspekte. Einmal den Wert des Gegenstandes und einmal den Wert, was man mit diesem Gegenstand machen kann. Nämlich das Fahren in diesem Fall. Und wenn ich jemandem diesen Nutzen auf Zeit verkaufe, dann habe ich einen Da habe ich einen Leihvertrag gemacht. Da habe ich jemandem etwas geborgt. Und wenn es dauerhaft ist, dann ist es natürlich ein Bi' im eigentlichen Sinne. Wenn ich ihm also mein Auto gebe und ihm erlaube, dieses Auto für eine Woche lang zu fahren für 100 Euro, dann habe ich ihm das geliehen. Aber wenn ich ihm das für immer erlaube, dann habe ich ihm eigentlich das verkauft. Und das ist ein Bi' im eigentlichen Sinne. Das ist die Definition von Mal nach diesem Imam, rahimahullah. Allerdings hat er eine kleine Einschränkung gemacht. Denn wenn ich sage, Bi' ist der dauerhafte Austausch von Mal, dann sind Riba-Verträge ebenfalls impliziert und das darf nicht sein. Weil Riba-Verträge sind haram und bei Riba-Verträgen ist es auch ein dauerhafter Austausch von Mal. Denn wenn ich jemandem zum Beispiel einen Euro verkaufe für zwei, dann habe ich einen dauerhaften Austausch von Mal gemacht. Allerdings auf haram Art und Weise. Und um diese Art von Vertrag auszuschließen aus der Definition, hat er gesagt, Riba-Verträge ausgenommen. Riba-Verträge, Zinsverträge ausgenommen. Und ebenso Qard-Verträge. Qard-Verträge sind Darlehensverträge. Die sind ebenfalls ausgenommen. Weil das ist auch ein Austausch von Mal. Allerdings verleihe jemandem Mal und bekomme wieder Mal zurück, aber nicht das Gleiche. Ja, also wenn ich jemandem Geld leihe, dann erwarte ich nicht, dass ich das gleiche Geld zurückbekomme, dasselbe Geld zurückbekomme, sondern das gleiche. Und ihr kennt vielleicht Unterschied zwischen demselben und dem gleichen. Dasselbe, dann würde ich genau das gleiche Papier, was ich ihm gegeben habe, diesen 100-Euro-Schein, den ich ihm gegeben habe, genau das gleiche würde ich zurückbekommen. Das ist nicht der Sinn von Darlehensverträgen. Das wäre dann ein anvertrautes Gut. Das wäre ein Wadi'a. Aber in Wirklichkeit gebe ich ihm 100 Euro. Dadurch verschuldet er sich bei mir für den Wert dieses Papiers, und zwar 100 Euro. Und deswegen kann er mir später auch 250er zurückgeben und ich darf nicht das ablehnen. Manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, dazu gehört manche Hanafiya, sie sagen, zur Definition gehört auch noch das Einverständnis der Eigentümer dazu. Andere Gelehrte, auch eine Ansicht von manchen Hanbaliten, und zwar von Ibn Qudama in Umdat al-Fiqh, er sagt zum Beispiel, Bay' ist einfach der Austausch von Mal. Das ist auch kein wirkliches Problem, denn er wird dir sagen, was Zinsverträge angeht, er wird dir sagen, Austausch von Mal ist Bay', aber nicht jede Form von Bay' ist halal. Das wäre dann eine verbotene Form des Bay'. Und dann kommen wir zu der besten Definition. Das ist die Definition, die wir uns dann auch merken sollen, inshallah tabaraka ta'ala. Und zwar ist es der Austausch von Mal, durch den man sich selbst und den Vertragspartner zum neuen Eigentümer macht. Der Austausch von Mal, durch den man sich selbst zum neuen Eigentümer macht, das nennt man Tamallukan, und den Vertragspartner ebenfalls zum neuen Eigentümer macht, das nennt man Tamlikan. Durch diese Definition ist zum Beispiel der Zinsvertrag ausgeschlossen, denn der Zinsvertrag ist ungültig. Also wird man auch dadurch nicht zum neuen Eigentümer. Und diese Definition ist diejenige, die wir uns merken. Es ist in Wirklichkeit der Austausch von Mal. Aber nicht irgendeiner, sondern durch den, das wäre der Austausch von Mal, wäre auch jetzt ein Qard-Vertrag, aber es ist der Austausch von Mal, durch den man sich selbst zum neuen Eigentum macht und ebenfalls den Vertragspartner. Denn dieser Mal wird, sein Mal bekomme ich und mein Mal bekommt er und dadurch sind wir neue Eigentümer geworden. طيب. Noch einmal, unter Mal verstehen wir im Islam alles Wertvolle, also nicht nur Gold und Silber, sondern alles, was islamisch gesehen Wertvolles ist. Und wir haben eben zwei Arten von Mal grundsätzlich. Einmal Thaman und einmal Muthman. Thaman ist das Zahlungsmittel. Und das kann sich natürlich von Zeit zu Zeit ändern. Aber Thaman ist das Zahlungsmittel, zum Beispiel Gold, zum Beispiel Silber, in der heutigen Zeit Euro oder andere Währungen. Und Muthman ist eben das, was durch Zahlungsmittel erworben wird, zum Beispiel ein Auto oder ähnliches. Das heißt, alles Wertvolle, könnte man sagen. Das ist aber jetzt keine wirklich gute Übersetzung, weil Thaman ist ja auch Wertvolles. Aber Thaman ist das Zahlungsmittel und Muthman ist alles andere. Und wir teilen wiederum alles Muthman in zwei Arten auf. Einmal in Immobilien als auch in und auf einer Seite in Mobilien. Immobilien auf Arabisch Aqarat, wie zum Beispiel Häuser, Grundstücke, Felder. Damit meint man alles, was eben nicht transportabel ist. Und alles die Mobilien, die Manqulat, wie zum Beispiel Autos, Zement, Schlüssel und so weiter und so fort. Die Gesetzlichkeit des Handels gilt unter Ijma' der Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, und das gilt natürlich aufgrund der zahlreichen Textbeweise, die den Bay' erlauben. Und der deutlichste davon ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Baqarah, in Surah Ayah 275 gesagt hat, وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ. Allah hat doch den Bay' erlaubt. Und dazu gibt es eine Regel. Aus dieser Ayah leiten wir eine Regel ab. Und diese Regel bedeutet, grundsätzlich ist jede Form von Bay' erlaubt. Und wer eine Form des Bay' verbietet, muss den Beweis dafür erbringen. Und hier sehen wir schon einen grundsätzlichen Unterschied zwischen Fiqh al-Ibadat und Fiqh al-Mu'amalat. Denn bei Fiqh al-Ibadat frage ich, O Allah, wie soll ich dich anbeten? Weil ich darf dich nur anbeten, so wie du es uns beigebracht hast durch deinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, grundsätzlich darf ich nichts machen, bis ich weiß, wie man es zu machen hat bei der Ibadah. Bei den Mu'amalat ist es aber nicht der Fall. Bei Mu'amalat ist es umgekehrt. Bei Mu'amalat frage ich, O Allah, welche Form von Mu'amala ist verboten, damit ich nicht das Verbot begehe. Das ist ein entscheidender Unterschied. Wir haben auch noch weitere Beweise aus dem Koran, wie zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, sinngemäß übersetzt in Surat Al-Jum'ah 62, Vers 9 und 10, O die ihr glaubt, wenn zum Gebet gerufen wird am Freitag, dann eilt zu Allahs Gedenken und lasst das Kaufgeschäft. Das ist besser für euch, wenn ihr es nur wüsstet. Wenn das Gebet beendet ist, dann bereitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allahs Huld. und gedenkt Allahs viel, auf dass es euch wohl ergehen möge. Die Aussage, trachtet nach etwas von Allahs Huld, bedeutet, treibt Handel, macht Bay'ah. Und die Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Bay'ah nach dem zweiten Adhan des Freitags verboten hat, weist darauf hin, dass es grundsätzlich erlaubt ist. Und die Aussage, Allah subhanahu wa ta'ala trachtet nach etwas von Allahs Huld, bedeutet nicht, dass der Bay'ah nach dem Freitag verpflichtend ist, auch wenn es ein Imperativ ist, weil eine Regel aus Usul Fiqh gilt, dass eine Sache, die verboten worden ist, in diesem Fall der Bay' am Freitag, eine Sache, die verboten worden ist und danach dazu aufgefordert wird, nämlich hier macht Bay' nach dem Freitag, ist nicht als Pflicht zu verstehen, sondern der Hukum ist der gleiche wie vor dem Verbot. Und vor dem Verbot war der Bay' erlaubt, ja'iz, mubah, also ist es auch nach dem Verbot immer noch ja'iz, erlaubt und mubah. Auch die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam weist deutlich darauf hin, dass Al-Bay' halal ist. Hakim ibn Hizam radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Bay'ani bil-Khiyar ma lam yatafarraqa. Die beiden Bay'a-Partner haben die Wahl, solange sie nicht auseinander gegangen sind. Ebenso berichtet Jabir ibn Abdullah, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. Allah möge jemandem gnädig sein, der sowohl wenn er verkauft, kauft, als auch wenn er jemanden zum Begleichen seiner Schulden auffordert, nachsichtig ist. Warum sind manche Bay'arten überhaupt verboten? Und damit möchten wir inshallah ta'ala heute die Einführung als letztes Unterkapitel beenden. Bay' ist in zwei Kategorien zu unterteilen. Entweder ist es Ja'iz oder ist es Haram. Entweder ist ein Bay' Ja'iz, erlaubt, oder ist Haram. Da Bay' grundsätzlich Ja'iz ist, macht es keinen Sinn, sich über die erlaubten Formen des Bay' zu unterhalten, weil sie unzählbar sind. Da aber die verbotenen Formen des Bay' zählbar sind, sind es diejenigen Formen, die wir analysieren möchten. Und es gibt bestimmte Ursachen, warum ein Bay' haram wird. Grundsätzlich gibt es bestimmte Ursachen. Nummer 1. Eine Ware ist an sich haram. Beispiel Al-Maitah. Maitah ist das Verendete. Al-Maitah, das Verendete, ist an sich haram. Deswegen ist auch ein Bay' mit Maitah haram. Der Alkohol ist an sich haram. Also ist auch ein Bay' mit dem Alkohol haram. Und so weiter und so fort. Das heißt, Dinge, die an sich haram sind, durch sie kann auch kein Ja'iz Bay' entstehen. Alle Dinge, die Najis sind. Alles, was Najis ist, kann niemals zu einem Halal Bay' gemacht werden. Ein zweiter Grund ist Riba, Zinsen. Wenn zum Beispiel jemand einen Euro für 2 Euro kauft, warum sollte das jemand machen? Ja gut, das ist das klassische Prinzip, dass jemand sich Geld leiht. Er bekommt einen Euro, verspricht später 2 Euro zurückzubezahlen. Das ist eine Form von Riba, die strengstens haram ist und eine Art, das Vermögen anderer Menschen auf nichtige Weise zu verschlingen, und das ist verboten worden. Ein dritter Grund, eine dritte Ursache ist, wenn Risiken im Spiel sind. Auf Arabisch Gharar. Das heißt also, wenn man einen Bay' eingeht, der gut gehen kann, aber auch nicht. Und damit meint man den Bay' an sich. Ich meine damit nicht, dass jemand zum Beispiel Geld investiert und vielleicht macht er Gewinn oder macht er keinen Gewinn, das klassische, die klassische Investition. Nein, damit ist zum Beispiel gemeint, dass jemand einen Kaufvertrag eingeht, aber es ist nicht klar, ob der Kaufvertrag überhaupt vollendet werden kann. Das klassische Beispiel im Fiqh ist, dass man einen umherfliegenden Vogel kauft. Oder jemand zeigt auf einen Fisch im Meer und sagt, ich verkaufe dir diesen Fisch hier. Oder jemand verkauft etwas Unbekanntes, wie Tombola. Verkauft dir Zettel, auf denen Nummern stehen. Und jede Nummer repräsentiert entweder nichts oder einen Wertgegenstand. Das heißt, du bezahlst Geld, bekommst vielleicht etwas für deine Nummer, vielleicht bekommst du aber auch nichts. Das heißt, du bekommst etwas Wertvolles und bekommst auch vielleicht etwas Wertloses. Und das ist alles eine Form von Ungerechtigkeit und eine Form des Verschlingens des Vermögens anderer zu Unrecht. Warum? Weil es eben keinen adäquaten Gegenwert gibt. Viertens, wenn in einem Bay'-Vertrag eine Bedingung vorkommt, die entweder zu Riba oder zu Gharar führt. Das heißt, der Vertrag ist nicht unbedingt ein Zinsvertrag oder ein Gharar-Vertrag, aber es beinhaltet eine Bedingung, die dazu führen kann. Insofern sehen wir, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas verbietet, wenn darin für uns auch etwas Schlechtes ist. Und er uns das erlaubt, worin für uns Gutes ist. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn jemand die Religion, diese himmlische Religion angreifen wollte und sagt, der Islam verbietet vieles, dann sagen wir ihm, das stimmt nicht. Denn es ist ja grundsätzlich alles erlaubt, bis ein paar Ausnahmefälle. Und selbstverständlich müssen wir uns mit diesen Ausnahmefällen beschäftigen, denn sie sind ja zählbar und die erlaubten Bay'-Formen sind für uns unzählbar. Es gibt manche Formen, liebe Geschwister, von Bay', die Brüderlichkeit zerstören. Es gibt andere Formen, die das Vertrauen in die anderen Menschen zerstören. Und deswegen, der Islam verbietet uns bestimmte Umgangsformen, damit er eben die Barmherzigkeit unter den Menschen bewahrt. Insofern sehen wir, dass es einem Muslim oder der islamischen Scharia nicht nur darum geht, dass man etwas macht, einen Austausch von Waren macht, sondern wir berücksichtigen auch, und das werden wir sehr, sehr deutlich sehen im Laufe dieses Kapitels, wir berücksichtigen auch, was kann das Vertrauen oder die Beziehung zu dem anderen Menschen zerstören. Und dann sagt der Islam, diese Beziehung zu meinem Mitmenschen ist wichtiger als dieser Austausch von Mal. Also verbiete ich das. Insofern ist dieses Verbot Allahs Azza wa Jal eine Gnade Gottes für die Menschen. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. Die beiden Handelspartner, haben die Wahl, solange sie nicht auseinander gegangen sind. Wenn sie beide ehrlich waren und verdeutlicht haben, wird ihnen ihr beider Handel gesegnet. Sollten sie aber geheim gehalten und gelogen haben, wird der Segen ihres Handels dahinschwinden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dieses Kapitel zu verstehen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg verleihen, durch dieses Wissen, was wir dadurch erlangen, dem Verbotenen aus dem Weg zu gehen, sodass wir bi'iznillahi azza wa jal Grund dafür sind, dass es Barmherzigkeit unter den Menschen gibt. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.